Deutschlandfunk Kultur. Klangkunst. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Klangkunst. Heute zu Gast im Sendetermin des Hörspiels mit einem Ohrenschmaus zur Weihnachtszeit. Hörkunst trifft Kochkunst, so lautet das Motto der kommenden Stunde mit zwei Ursendungen. Die Klangkünstlerin Hanna Hartmann hat Sounds der Haute Cuisine aufgenommen und zu einem Hörstück verarbeitet. Heat, so heißt das Ergebnis. Darauf folgt ein spekulativer Text des Philosophen und Gourmets Alan S. Weiss. Wie kocht man einen Phönix? Das fragt er im zweiten Teil dieser Sendung. Zunächst aber Hanna Hartmann. Die gebürtige Schwedin und Wahlberlinerin ist bekannt für höchst präzise Arbeiten mit konkreten Geräuschen. In jüngerer Zeit gesellen sich auch Musikinstrumente und analoge Elektronik zu ihrem Klangrepertoire. Immer spielt sie dabei mit akustischen Andeutungen und Assoziationen. Betreten wir tatsächlich eine Küche oder doch ein Raumschiff, eine Werkstatt, ein Laboratorium? Hanna Hartmann überlässt das Hören uns. Übrigens mit beträchtlichem Erfolg. 2016 erhielt sie zum Beispiel den Prix von Nogia Nova für ihre Komposition Thirst, ein Auftrag von Deutschlandfunk Kultur. 2018 gewann sie den Palma Ars Acoustica für das Stück Crush, entstanden für das schwedische Radio. Hören Sie nun als Ursendung Heat von Hanna Hartmann. No, no, no, no. Thank you. Sie hörten als Ursendung Heat von Hannah Hartmann. Eine Autorenproduktion für Deutschlandfunk Kultur 2019. Kochen als Klangkunst, das ist unser Thema in der heutigen Hörspielsendung. Nach den konkreten Klängen von Hannah Hartmann gutieren wir nun ein fantastisches Rezept von Alan S. Weiss. In »Wie kocht man einen Phönix« spekuliert er über die beste Zubereitung für die festlichste aller Speisen. Alan Weiss ist bestens qualifiziert für diese Aufgabe. Der amerikanische Philosoph und Filmwissenschaftler schreibt nicht nur über Surrealismus, Radiokunst, Gartenarchitektur und japanisches Porzellan, er ist auch ein ausgewiesener Gourmet. Der französische Senat berief ihn 2008 in eine Kommission zum Klassifizieren der französischen Küche als UNESCO-Weltkulturerbe. Natürlich mit Erfolg. Selbst seine Autobiografie siedelt Weiss in einem gefüllten Kohlkopf an. Autobiographie dans un chou farci. Nebenbei ist er Professor für Performance Studies an der New York University. Für Deutschlandfunk Kultur produzierte er die Hörstücke Glissando von 2010 und Radio Gidayu von 2016. 2004 schrieb Weiss ein kleines, aber feines Büchlein mit dem Titel Comment cuisiner un phénix. Diesen Text hat Annika Erichsen übersetzt. Gesprochen hat ihn Leopold von Verschür zu Geräuschen von Michael Vorfeld. Hören Sie als Ursendung Wie kocht man einen Phönix? Von Alan S. Weiss. Das glühende Leben des Phönix folgt einem festgelegten Zyklus. Es geht bergauf, bergab, entsteht, vergeht und wird wiedergeboren. der Sonne näher als der Adler der Lüfte, verwandelt sich der nach Gewürzen duftende Vogel in einen aus der Fäulnis hervorkriechenden Wurm. Chthonischer noch als die Schlange oder die Fledermaus. Aus der Asche des Vogels, dessen langes Leben verbrannt in einem Flammennest aus duftenden Hölzern endet, wird tatsächlich ein von Feuchtigkeit genährtes Würmchen geboren, aus dem wiederum ein Phönix hervorgehen wird. Jean-Pierre Vernant. Betrachtet man den Lebenszyklus des Phönix, so ergibt sich angesichts der antithetischen Begriffe, die er widerspiegelt, eine wahrhaftige Allegorie des Kochens. Roh gar, kalt heiß, frisch verdorben, trocken feucht, aromatisch abgestanden. Somit wäre der Phönix die ideale Speise und Opfergabe, da sein Leben als Sinnbild betrachtet werden kann für die Möglichkeiten unterschiedlicher Kochpraktiken, für die verschiedenen Eigenschaften von Nahrungsmitteln und für die Widersprüchlichkeiten in heiligen Symbolen, wie die Transsubstantiation der Hostie oder eine spirituelle Zusammenkunft von Kannibalen, wäre das Verspeisen eines Phönix ein transzendentaler gastronomischer Akt. Das ultimative Opfer. Eine vollständige Selbstaufopferung, ganz ohne menschliches Zutun. Denken wir über realistische Rezepte nach. Die Selbstverbrennung am Ende seines Lebens legt unweigerlich die beste Zubereitungsweise für den Phönix nahe. Um seinen symbolischen Ansprüchen zu genügen, sollte er im Freien über einem Feuer aus harzigem Holz und aromatischen Kräutern gebraten werden. Für diese Anordnung lässt sich die Analyse von Kochpraktiken in Claude Lévi-Strauss' Werk Der Ursprung der Tischsitten anwenden. Der Unterschied zwischen Gebratenem und Gekochtem enthält eine Reihe von Gegensätzen, nach denen sich das Gebratene der Natur zuordnen lässt und das Gekochte der Kultur. Also unvermittelt, direkt auf dem Feuer zubereitet, versus vermittelt in einem geschlossenen Behälter mit Wasser gekocht. Oder männlich im Freien über offenem Feuer gebraten versus weiblich auf einer geschützten Feuerstelle gekocht. Oder Exo-Zubereitung für geladene Gäste versus Endo-Zubereitung für den Freundes- und Familienkreis. Das Gebratene ist also das Gericht, das Außenstehenden von Rang und Namen dargeboten wird, wohingegen man das Gekochte kleinen geschlossenen Gruppen serviert. Die soziokulinarischen Bedingungen sind sogar noch präziser, da der Kochvorgang das Fleisch und seinen Saft in Gänze erhält, während das Braten einen Verlust oder gar die totale Zerstörung nach sich zieht. Kochen ist Leben, Braten ist der Tod. Bräuche aus aller Welt bieten unzählige Beispiele für einen Unsterblichkeitstrank, aber einen Unsterblichkeitsspieß gibt es nicht. Einzige Ausnahme ist natürlich der Phönix. In diesem Sinne ist das Gekochte volkstümlich und wirtschaftlich, während dem Gebratenen, dessen Rauch als Zeichen einer Opfergabe für die Götter himmelwärts zieht, etwas Aristokratisches und Gewaltiges anhaftet. Das Kochen stellt einen empirischen Modus der Zubereitung dar, das Braten einen transzendentalen. Der gebratene Phönix ist also die festlichste aller Speisen, zwangsläufig die Krönung im kulinarischen Lebenslauf eines jeden Gourmets. Da der Phönix sich selbst entflammt und völlig in Rauch aufgeht, verkörpert er die Opfergabe par excellence. Noch dazu handelt es sich um den seltensten aller Wildvögel. So selten, dass ein Snob-Appeal weit über jede andere Luxusmahlzeit hinausreicht, wie junge Erbsen mit Goldraspeln, Amberlinsen, Reis mit Perlen, wie Elagabal ihn seinen Gästen auftischte. Oder die Perle gigantischen Ausmaßes, die Kleopatra in ihrem Wein auflöste. Gründe für diese Seltenheit gibt es viele. Zuallererst existiert immer nur ein Phönix auf einmal, sodann ist dieser äußerst schwer zu fangen und schließlich seine Lebensdauer ausgesprochen lang. Ovid schätzt, dass er im Extremfall an die 500 Jahre alt wird. Tacitus geht davon aus, dass seine Lebensspanne dem ägyptischen Sotis-Zyklus entspricht, der umfasst 1461 Jahre. Die Rezepte für den Phönix ähneln trotz der Seltenheit des Nahrungsmittels in Stil und Schwierigkeitsgrad der Zubereitung anderer gefiederter Wildtiere. Inspiriert werden sie von jener Art der gehobenen Küche, welche ein Großteil der modernen Gastronomie gerne ignoriert, von der Wildküche. Die große Kunst der Wildküche mit den ihr eigenen Präsentationsweisen stellte einst den Gipfel der kulinarischen Leidenschaften der Aristokraten dar. Heute weit weniger bekannt, betrifft sie nur mehr eine Minderheit. Ein Restaurant zu finden, in dem wild, gefiedert oder ungefiedert, richtig zubereitet wird, das ist ein Kunststück. Naja, die Wildküche war seit jeher das Vorrecht einer kleinen privilegierten Gruppe, geschützt durch Gesetze, Traditionen und exorbitante Kosten. Noch dazu, wie viele Gaumen finden wahrhaftig Gefallen am starken Geschmack und leicht übelriechenden Duft dieses Gerichts? Die Zubereitung des Phönix ist relativ einfach und stimmt mit der anderer großer vornehmer Wildvögel überein. Jedoch muss zuerst die schwierige Frage beantwortet werden, in welchem Wachstumsstadium der Phönix erlegt werden sollte. Nach meinem Kenntnisstand isst man immer den Vogel, nicht den Wurm. Verspeist werden sollte also das ausgewachsene Tier. Allerdings muss bei der Wahl darauf geachtet werden, dass er nicht zu alt ist, um das Risiko einer spontanen Entflammung zu unterbinden. Der Kochvorgang sollte durch das Außenfeuer reguliert werden, nicht durch die innere Hitze. Eingangs sollte man sich versichern, dass der Phönix gut abgehangen ist, doch letztlich ist diese Frage wie auch die der Gardauer naja, recht subjektiv zu beantworten. Und egal, wie man zu beidem steht, das Risiko eines zu langen Abhängens oder Garens sollte unterbunden werden, da sonst Brandgefahr besteht. Aus diesem Grund ist der Phönix zu marinieren, in Rotwein oder Joghurt unter Zugabe von Kräutern und Gewürzen, jedoch unbedingt ohne Zufügen von Öl oder anderen Fetten, bevor er aufgehangen wird. Normalerweise dient die Marinade bei Wild dazu, die Haut weicher zu machen, zu befeuchten. Denn im Vergleich zu Hausgeflügel besitzen Wildvögel mehr Muskeln. Doch im Fall des Phönix ist die Sache komplizierter. Die Haut des Sonnenvogels ist in der Tat ausgesprochen trocken, doch darf nie die Gefahr einer Entflammung vergessen werden. Die Marinade dient sowohl zum Befeuchten als auch zum Brandschutz. Aus diesem Grund sollte niemals Butter oder Öl zum Begießen verwendet werden, sondern ausschließlich fettfreie Marinade. Die beste Zubereitungstechnik ist das Braten, im Idealfall am Spieß. Also den Phönix wie einen alten Gockel im Topf zu kochen, wäre schade. Erstens aufgrund der einzigartigen Konsistenz seiner Haut und zweitens aufgrund der hohen Explosionsgefahr des Gerichts, das einer spontanen Stichflamme nicht standhalten würde. Es besteht kein Grund, dieses Risiko einzugehen. Dass es sehr einfallslos und lächerlich wäre, einen Phönix am Tisch zu flambieren, das versteht sich von selbst. Eine Verfahrensweise, die sowieso in den meisten Fällen prätentiös wirkt. In seiner Theorie der Wildvogelzubereitung hält Tendray, wie viele andere, fest: Wildtiere sollen immer am Drehspieß gebraten werden, da ihre Haut im Ofen austrocknet. Im Fall des Phönix ist die Sache noch komplexer, denn er ist zwangsläufig einer fünffachen Garung ausgesetzt, von außen durch Sonne und Feuer, von innen durch Reifung und Abhängen und schließlich durch den Einsatz von Gewürzen. Der Phönix ist unweigerlich der Gipfel der Bratkunst. Bei den Rezepten sollte man sich vor falschen Analogien hüten. Es wird häufig davon ausgegangen, dass der Phönix wie der Reiher zubereitet werden sollte. Laut dem Oxford Companion to Food wird der Fischreiher Ardea cinerea im Mittelalter verarbeitet wie andere vornehme Vögel, der Storch, der Kranich, der Pfau, gefüllt mit Zwiebeln und Knoblauch, im ganzen Stück am Spieß gebraten und häufig extravagant präsentiert, indem ihm sein Federkostüm vergoldet wieder angelegt wird. Dennoch sollte noch weiter nach einer phönixischeren Perspektive gesucht werden. Wie auch bei anderen Wildtieren hängt der Geschmack der Haut des Phönix stark davon ab, was er isst. Die Ernährungsgewohnheiten des Phönix sind umstritten. Während die einen davon ausgehen, dass er gar nichts zu sich nimmt, sind die anderen davon überzeugt, dass er sich ausschließlich durch Manna, Tau und Blumen, Ambrosia und Nektar, Sonnenenergie, Meeresdunst und die Frische des Windes stärkt. Es gibt jedoch auch mystische Überlieferungen, laut denen er direkt vom Heiligen Geist ernährt wird. Allgemein wird angenommen, dass der Phönix ein Pflanzenfresser ist, dessen Nahrungskette sich zusammensetzt aus Gummi arabicum, dem Saft von Beisambaumgewächsen, verschiedenen Beeren und aromatischen Kräutern wie Cinnamonum, Balsam, Cassie, Acanthus, Weihrauch, Narde, Panax, Fenchel, Amber, Myrrhe und viele weitere. Wahrhaftiger Arzneikoffer. Das Cinnamomum ist besonders wichtig, da es wie auch der Phönix dem Sonnengott zugeordnet wird, denn es entzündet sich während der Opfergabe selbst. In der Antike ging man davon aus, dass von Wind aufgeheizte Cinnamomum-Wälder spontan in Flammen aufgehen. Man kann den Scheiterhaufen des Phönix auch mit antiken Bestattungsriten vergleichen. Der Historiker Josephus beschreibt beispielsweise, dass im Trauerzug von Herodes 500 Sklaven allein mit dem Tragen von Gewürzen und Räucherware beschäftigt waren. Plinius berichtet, dass der Einsatz von Weihrauch bei der Einäscherung von Neros Frau Poppaea die arabische Jahresproduktion überschritt. Also, all dies unterstreicht den Grad der symbolischen Reinheit des Phönix sowie seinen exquisiten Geschmack. Außerdem legt die Zusammenstellung seines Nestes eine Füllung nahe, die gewisse schon erwähnte Gewürzmischungen aus dem Mittleren Osten enthält. Des Weiteren könnte man noch unzählige Duftstoffe hinzufügen, die aus Syrien, Persien, Indien und China kommend auf der ehemaligen Seidenstraße gehandelt wurden. Kardamom, Koriander, Ingwer, Kreuzkümmel, Muskatnuss, Muskatblüte, Sumach, Moschus, Pfefferschote, Pistazien, Walnüsse, Haselnüsse, Mohn, Konfitüre aus Orangenschalen, Rosenblüten und Pflaumen. Kurzum mehr oder weniger die gesamte Bandbreite von Luxusgütern, die zu jener Zeit von Karawanen transportiert wurden. Die Dosierung all dieser Zutaten, die muss sorgfältig angepasst werden an die Beschaffenheit der Haut des Phönix. Man könnte verschiedene Gewürzmischungen ausprobieren. Mischungen wie das indische Currypulver sind jedoch von Land zu Land und Familie zu Familie verschieden. Ein klassisches Currypulver gibt es nicht. Allerdings könnten uns einige Rezepte aus dem Mittleren Osten dennoch Ideen für den Phönix geben. Zum Beispiel das Bata Wal Safor Gol, ein ägyptisches Rezept für gebratene Ente mit Quitten. Das iranische Fesenjan e Ordak, Ente mit Walnüssen an Granatapfelsoße. Oder das ägyptische Taubengericht Hammam Makshi Bil Burgul, zubereitet mit einer Marinade aus Zitronensaft, Zwiebel, Zimt und Kardamom. Gefüllt mit Bulgur, weißen Rosinen, Pinienkernen und Zimt, übergossen mit Hühnerbrühe. Doch wer entscheidet sich, auf die vier von Ovid zitierten Gewürze zu beschränken, Cassie, Narde, Cinnamomum und Myrrhe, der hat schon ein gutes Rezept bei der Hand. Bezüglich der Beilagen lassen sich nur wenige Informationen finden und auch hier muss vor falschen Analogien gewarnt werden. Im Griechischen Phoenix und Französischen Phoenix bezeichnet das Wort den mythischen Vogel und gleichzeitig eine Palmenart. Im Ägyptischen steht die Hieroglyphe Benu doppeldeutig für den Vogel und den Baum. Die Behauptung, der Phönix baue sein Nest auf einer Palme, ist haltlos. Da sowohl der Vogel als auch der Baum dem Sonnengott zugeordnet sind, werden sie oft miteinander verwechselt. Dies legt nahe, die Dattel, Frucht der Dattelpalme, für die Füllung oder in Form eines Kompotts als Beilage zu verwenden, da viele Wildtiere mit Obstkompott serviert werden. Wildschwein mit Moorbeeren, Ente mit Kirschen, Wachteln an Pflaumenmus. Obwohl eine so reichhaltige Frucht durchaus passend scheint, bevorzuge ich ein Kompott aus Granatapfel und in Asche gebackenen Trüffeln. Der Phönix ist ein Wildtier, das trotz seiner Seltenheit unser Interesse verdient. Es ist verwunderlich und äußerst bedauernswert, dass er in unserer kulinarischen Tradition fehlt. Sie hörten als Ursendung »Wie kocht man einen Phönix?« von Alan S. Weiss. Aus dem Französischen von Annika Erichsen. Stimme und Geflügelschere Leopold von Verschür. Perkussion und Glühlampen Michael Vorfeld. Ton Hermann Leppich. Regie Markus Gammel. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.